Hafis. Logbuch einer Dichterfahrt. Oder Was ist schon Zeit unter Freunden? Von Axel René Oestmann. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Wie der Wind will ich aufbrechen zum Dorf des Freundes. Den Atem an seinem süßen Duft mit Moschus würzen. Allen Ruhm, den ich erwarb, durch Wissenschaft und Glaube will ich hinstreuen auf den Staub des Weges zu jenem Idol. Sinnlos, ohne Wein und Liebsten geht mein Leben dahin. Genug der Trägheit, ab heute werde ich tätig sein. Wo ist der Morgenwind, dass ich meine Seele, dem Tode schon geweiht wie eine Rose, dem Duft der Freundeslocke zum Opfer bringe? Jetzt fällt deine Erinnerungen an Zeiten, in denen er noch nicht war. Das muss wohl am Rausch liegen. Da gibt's kein Entkommen. Da schmeißt's dich. Ein Pfeiferl zu viel und wir haben die Grenze passiert. Das Gesicht im Wein, da spürst schon das Meer. Komm, lass uns Rosen streuen und Wein in den Pokal füllen. Dem Himmel wollen wir die Decke einschlagen und einen neuen Plan entwerfen. Zum Safranwein gießen wir Rosenwasser in den Becher. Zur duftschweren Brise werfen wir Zucker ins Rauchfass. Da du eine wohlklingende Laute zur Hand hast, sing, o Sänger, ein schönes Lied, auf das wir händeklatschend Liebeslieder singen und im Tanz den Kopf werfen. Einer prahlt mit seinem Verstand, einer spinnt ekstatischen Unsinn. Komm, dass wir diese Streitfälle vor den Richter tragen. Willst du den Frühling Edens? So komm mit uns zur Schenke, damit wir vom Fuß des Kruges hinweg unser Los zum Bach Kautar tragen. Sprachkunde und schönen Sang betreiben sie nicht in Shiraz. Komm, Hafis, lass uns in ein anderes Land gehen. Macht es schwer, ihm zu folgen. Das Schreibrohr macht mir Krämpfe. Zum Bach Kautar, was ist anspruchsvoll, der fließt durchs Paradies. Gerade Hafis, der den Koran sehr parat hat, muss wissen, um welche Entfernung es sich dabei handelt. Abgesehen davon, nur Trinker und Raucher können sich vorstellen, dort anzulangen, ohne tot zu sein. Ja, er scheint weiter zu sein als ich. Mir ist noch nicht so nach Paradies, falls das das Land ist, von dem er da dichtet. Welches Land schwebt dir vor? Da hinten, noch hinter Frankistan, hinter den Wäldern und Sümpfen, in denen Varus versank. Dahin will ich reisen. Man vermutet dort eine Art Weisheit, erstaunlicherweise, und nicht nur Schwertschläger und Glaubenskrieger. Es gäbe Wissenschaftler, Dichter, fast wie bei uns. Die Gegend ist mir geläufig. Kleine Staaten neben größeren, Kriege, Feingeisterei und Duckmäusertum, achtbare Dichtung und Philosophie, fragwürdige Nahrungsmittel. Der Wein, naja. Was willst du da, Hafis? Du könntest stattdessen endlich deine Schriften ordnen. Mir ist etwas zu Ohren gekommen, ich weiß nicht wie. Davon komme ich nicht los. Sind es Zelte des Wesires, die er lieben Frauen baute? Sind es Teppiche des Festes, weil er sich der Liebsten traute? Rot und weiß, gemischt, gesprenkelt, wüsste ich Schöneres nicht zu schauen. Doch wie, Hafis, kommt dein Schiras auf des Nordens trübe Gaun? Na, da schaust. Er sagt's doch selber, trübe Gaun. Kamelhaar würdest du da brauchen und Tigerzähne. Ach, daran lass ich's nicht scheitern. Er sagt, er sei mein Bruder. Du bist der Freuden echte Dichterquelle. Und ungezähmt entfließt dir Well auf Welle. Zum Küssen stets bereiter Mund, ein Brutgesang, der lieblich fließet. Zum Trinken stets gereizter Schlund, ein gutes Herz, das sich ergießet. Und mag die ganze Welt versinken, Hafis, mit dir allein will ich wetteifern. Lust und Pein sei uns, den Zwillingen, gemein. Das macht die Temperaturen allerdings wett. Solche Avancen auf diese Entfernung. So kann man schon eine Bruderschaft begründen. Einem das Gesicht aus dem Gesicht schneiden. Zwilling. Das ist reichlich. Womöglich aus einem Ei. So ein Schmäh. Ich sehe schon, du willst mich begleiten. Wer sonst ist so begierig, mich zu beschützen? Du wirst Buchführer sein und Kopist. Notier. Ein vom Wohlstand Verzärtelter findet den Weg zum Freund nicht. Ein Liebender zu sein, das ist die Art der Freigeister, die alle Prüfungen ertragen. Wie lange willst du das Leid der gemeinen Welt aushalten? Bestell Wein. Schade um das Herz des Weisen, das nicht weiß, was es will. Karawane. Fanto Bambla o Falibambla, Rossiga Mfahambla Horen, Egiga Goramen, Igo Bloiko Russala, Hudu, Hollaka Hollala, Anlogobung, Blagobung, Bosso Fataka, Ü, Schampamula Bussa Ollobo, Eitatagore, Eschige Zumbada, Ulubus Subudu, Uluf Subudu, Tumbaba Umf, auf, du Karawanenführer, mit der Sänfte der Freundin. Nach dem Anblick eurer Reiter sehne ich mich zutiefst. Die Kafila gefällt mir. Sagt ihr Perser ruhig Kafila. Die Türken sagen Karawan, was nur wirklich jeder versteht. Solange sie mir ein Kamel geben, so bequem wie dieses hier, es hat mich nur zweimal in den Sand geworfen. Man hört viel von Banditen in der Gegend. Einen Freund von mir haben sie letztens ausgenommen. Er reiste dann ohne Gepäck, aber er durfte seinen Kopf behalten. Wisst ihr denn, auf wen die Teufel lauern? In der Wüste? Zwischen Feld und Mauern? Und wie sie den Augenblick erpassen? Nach der Hölle sie entführen, fassen. Dank dir für den Hinweis. Natala, sagt dem Karawanenführer, ziemlichen Krach zu schlagen. Vielleicht schüchtert das die Räuber ein. Ball, hörst du? Lärm, bitteschön. Gemacht, Genosse. Ulbadori, doladala, sullalori, vaugamala, loridama, fussmalu, daschemame kamerilla. Schurschissaga, wolwasvilla, suripauge, futzmalu. Doligamba, Buka Mufti, Sabelice Spuka Gufti, Palazuma Poljagai, Mura Dampedori Villa, alles Wirtschaft wieder stiller, Ofilima, Lotapao, Putzadao. Noch ein Poet auf einem Kamel. Dolmetsch der Geheimnisse, hört dich mal in der Schenke über dich sagen. Wie solltest du den Ruf des Karawanenführers nicht verstehen? Die Räuber verstehen ihn ja auch. Jedenfalls sehe ich keine. Es Sie haben dich, heiliger Hafis, die mystische Zunge genannt. Und haben die Wortgelehrten, den Wert des Wortes nicht erkannt. Du aber bist mystisch rein, weil sie dich nicht verstehen. Du aber bist der du, mystisch ohne fromm zu sein, selig weil bist. Sie dich nicht verstehen, der du, ohne fromm zu sein, selig bist. Das wollen sie dir nicht zugestehen. Ob er weiß, was er da sagt? Wenn sich das herumsprechen tät, Hafis Mangel am Frommen, dann wäre die Zunge schnell heraus. Heuchler und Denunzianten gibt's genug. Das kommt ins Buch. Der Poete. Warum scheut er nicht, sich mit solchen Leuten einzulassen? Weiß denn der, mit wem er geht und wandelt? Er, der immer nur im Wahnsinn handelt? Grenzenlos, grenzenlos von eigensinnigem Lieben, wird er in die Öde fortgetrieben. Seiner Klagen Reim in Sand geschrieben, sind vom Winde gleich verjagt. Er versteht nicht, was er sagt. Was er sagt, wird er nicht halten. Doch sein Lied, man lässt es immer walten, da es doch dem Koran widerspricht. Lehret nun, ihr des Gesetzes Kenner, Weisheit, fromme, hochgelahrte Männer, treuer Musliminen feste Pflicht. Hafis insbesondere schaffet Ärgernisse. Mirza sprengt den Geist ins Ungewisse. Saget, was man tun und lassen müsse. Ich hab den Turm von abgeschlagenen Köpfen in La gesehen. 200 waren es. Sehr kunstvoll vermauert. Schönste orientalische Baukunst. Es waren Portugiesenköpfe. Von Piraten gesammelt, weil die Portugiesen ihnen die Geschäfte verdorben haben. An Fragen der Frömmigkeit waren die nicht interessiert. Ach, wären das Zeiten, in denen man sicher wäre, weshalb einem der Kopf abgehauen wird. Das wird die Karawanserei von Sarmaschat sein. Da können wir gut lagern. Der Arm der Wirte von Shiraz reicht bis hier. Und Datteln wachsen drumherum. Alles sehr kommod. Einen berauschenden Wein wünsche ich, der männerfällende Kraft hat. Vielleicht gewinne ich so einen Augenblick Ruhe vor der Welt und ihrer Bosheit und Wirrnis. Bring Wein. Gibt es doch vor den Ränken des Himmels keine Sicherheit beim Spiel Sores der lauten Schlägerin und dem waffenrasselnden Mars. Komm, auf dass ich dir im reinen Wein das Geheimnis der Zeit aufzeige. Hier haben sich viele in die Wände gekratzt. Reisende aus Frankistan sind auch darunter. Willibald der Angelsachse. Keiner weiß, dass er hier war. Der Papst hat ihn woanders hingeschickt. Er sollte nach Palästina und Konstantinopel ein bisschen... Na, nicht missionieren, bestimmt nicht. Karabenemsi steht da, Radebeul... Wilder Reiter und Mann der Gerechtigkeit. Ball, was meinst du? Morgen sind wir hoffentlich in Sifar und finden ein Schiff. Ich werde mich euch anschließen. Einen Karawanenführer und Sänger könnt ihr immer gebrauchen. Oh, du Pferd meiner Seele, du Fagott meiner Braut. Oh, du Riechwurz des Esels, du Schlangenhaut. Ayo dolle do, ayo do dolle do dido. O schwing den Arm, o schwing das Bein, du Metallvogel meiner Seele, o du verfluchter Lämmergeier. Hast du das gehört, Hafis? Keine Nachtigall, keine Rose, aber doch irgendwie ähnlich. Wieso erwartest du gute Werke von mir, wo ich gerade die Trunkenbolde eingeladen habe? Also, ans Meer, aufs Schiff. Du hast es versprochen. Lasst mich nur auf meinem Sattel gelten. Bleibt in euren Hütten, euren Zelten. Ich reite froh in alle Ferne. Über meiner Mütze nur die Sterne. Von Siraf übers Mittelmeer nach Europa. Der Weg nach Siraf ist einfach. Im Hafen liegt ein Segelschiff, vielleicht aus China. Ich nehme Ball mit. Er kann die Sprache der Sprachen, also alle. Und lass ihn fragen, wohin sie fahren. Die Zunge des Schreibrohrs hat keine Neigung, die Trennung zu erklären. Sonst gebe ich dir eine Deutung der Trennungsgeschichte. Ich habe mich einer Horde von Traumbildern angeschlossen und reite gelassen mit. Nah bin ich der Glut, der Scheidung und ebenso der Trennung eng verbunden. Welcher Ausweg jetzt, da auf dem Meer des Grams in einen Strudel geraten ist, der Nachen meiner Geduld, weggerissen durch die Segel der Trennung. Viel fehlt nicht, dass mein Lebensschiff versinkt. Above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds sing in the sycamore tree, dream a little dream. Hafis befällt eine Angst, als fiele er auf dem Meer in die Hände eines anderen Gottes. Das geht schon vorbei. Wir haben genug Tabak, Wein und andere hilfreiche Waren. Ich würde übers Wasser davonrennen. Okay. Wir gingen an Bord der Palmyra. Ein Dreimaster von kräftiger Gestalt, der aussieht, als käme er nicht so leicht vom Kurs ab. Ein Dickkopf von einem Schiff. Hafis gab mir ein paar Bytes zu kopieren. Sein Heimweh weicht einem gewissen Zorn. Ich rede nichts Übles über irgendwen und neige nicht zum Unrecht. Niemandes Gewand schwärze ich an und auch meine eigene Kutte muss nicht gleich ganz blau sein. Verfängliches Geschreibsel trage ich nicht ins Buch der Wissenschaft ein. Gottes Geheimnis hefte ich nicht mit abstrusen Aufzeichnungen zusammen. Tadel am Bettler und am Reichen ist eigentlich immer falsch. Was die böse Tat betrifft, mein Ratschlag ist, sie absolut nie zu tun. Der Himmel zerschmettert das Schiff der Tugendhaften. Es ist besser, dass ich diesem ungestülpten Ozean nicht vertraue. Wenn der König den Trunk der Freigeister nicht achtungsvoll mittrinkt, dann werde ich auch seinem reingeläuteten Wein die Achtung versagen. Das wird der König nicht gern hören, aber was... Wo hast du das genommen? Wie konnte es zu dir kommen? Wie aus dem Lebensplunder erwarbst du diesen Zunder, der Funken letzte Gluten von Frischen zu ermuten? Euch möge es nicht bedünkeln, es sei gemeines Fünkeln. Auf ungemessener Ferne im Ozean der Sterne mich hatte ich nicht verloren. Ich war wie neu geboren. Er kam an Bord, kurz bevor wir in Alexandria ablegten, mit großem weißem Hut, leicht verschwitzt. Kein Wunder bei dem Umhang, der Weste, dem Hemd und einem stark gewobenen Beinkleid. Er ist etwas füllig, nicht fett, aber füllig. Sein Gepäck lässt er sich tragen, bis auf einen Folianten, den er unter den Arm klemmt. Man hätte ihn für einen Konsul halten können, aber dann eben das Gedicht. Hafis war gleich neugierig, sah ihn freundlich, aber fragend, sogar ironisch an. Das entging dem Konsularpoeten nicht. Als er die Tochter des Kapitäns sieht, die er offenbar für eine Schönheit aus Bagdad hält, er nennt sie jedenfalls Sulaika, dabei heißt sie Lina und ist aus Puteoli, stellt er sich gleich vor. Mir scheint, die Verse hat er schon länger im Petto. Da du nun Sulaika heißest, sollt ich auch benamet sein, wenn du deinen Geliebten preisest. Hatem. Das soll der Name sein. Nur, dass man mich daran erkennet, keine Anmaßung soll es sein. Wer sich Sankt Georgenritter nennet, denkt nicht gleich, Sankt Georg zu sein. Nicht Hatem Tai, nicht der Allesgebende, kann ich in meiner Armut sein. Hatem Zograi nicht, der reichlich Lebende von allen Dichtern möchte ich sein. Aber beide doch im Auge haben. Es wird nicht ganz verwerflich sein. Im Orient solltest du vielleicht mit Hinweisen auf die Sankt Georgenritter etwas sparsamer sein. Wenn Hatem dein Name sein soll und Sulaika ihrer, dann haben wir doch hier schon ein schönes Stück Poesie. Jedenfalls, wenn Einbildungskraft dazu nötig sein sollte. Mein Name soll jedenfalls Muhammad Shams ad-Din sein. Du kannst mich aber auch Hafiz nennen. Wen soll Hatem nun mehr bewundern? Sulaika oder Hafiz? Wenn ich ihr wäre, tätig, als wäre ich auch Hafiz, dann könnte ich durch Hafiz Sulaika bewundern. Eine Komödie und die Poesie als Maske. Weil man merkt, dass man während einer Karawane viel Denkzeit hat. Das sieht man ja auch an den Kamelen. Wenn man geträumt wird, kann man alles. Du bist ja auch nicht bloß ein bezahlter Bleistift. In deiner Reimart hoffe ich, mich zu finden. Das Wiederholen soll mir auch gefallen. Erst werde ich Sinn, so dann auch Worte finden. Zum zweiten Mal soll mir kein Klang erschallen. Er müsste dann besonderen Sinn begründen. Wie du's, begünstigter von allen, vermagst. Du kennst vielleicht nicht alle meine Geheimnisse. Byte für Byte, Vers für Vers sich vorzuarbeiten, die Vorschriften umzuschreiben, sich aus den Fallen herauszuschreiben, der Herrschaft Gefallen zu erweisen. Das alles geht natürlich besser, wie es einmal der Mönch Willibald uns lehrte. With a little help from our friends. Er war ganz beeindruckt von den Hilfsmitteln, die die Natur von Shiraz uns bietet. Rosen, Nachtigallen, Feuer, Licht sind für die Poesie unentbehrlicher Naturstoff. Doch ebenso das eine oder andere Kraut. Und das Kind von Feuer, Sonne, Erde und Wasser, das in unseren heiligen Hallen fließt, die es nicht gäbe, wenn nicht Gott gegeben. Und die Liebe. Die Liebe gleich viel zu wem? Schenke oder Moschee. Das ist immer Gottesdienst, wie Gott ihn mag, soviel ich weiß. Ich gebe zu, mit den Sitten in Frankistan ist das nicht gut vereinbar, wenn man einmal von der befreiten Kolonie Kolonia absieht. Es war ein Bürger von Kolonia, der sagte: Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Sie ist das Opium des Volkes. Ist er Muslim? Muslim oder Jude, er musste jedenfalls auswandern. Und du? Muslim? Jude? Christ? Wenn ich fragen darf, du weißt schon, Gottesgaben, die Dichtung und so weiter. Ich habe vor einer Weile von einer Sekte erfahren, die mir gefallen könnte. Sie heißen Hipsistarier. Welche zwischen Heiden, Juden und Christen geklemmt, sich erklärten, das Beste, Vollkommenste, was zu ihrer Kenntnis käme, zu schätzen, zu bewundern, zu verehren und, insofern es mit der Gottheit im nahen Verhältnis stehen müsse, anzubeten. Da fühlte ich, dass ich zeitlebens getrachtet hatte, mich zum Hipsistarier zu qualifizieren. Interessant. Das ist notiert. Tutti gli uomini on deck! Senza di segel! Avanti, poeti! Stetanisch im Beckerum! Non siamo qui per andare a pesca, wir sind nicht hier zum Hangeln! Geht darüber, zum Denkmal! Avanti, avanti! Tut, was ihr wollt, aber tretet nicht auf meine blauen Schuhe. Du bist neu auf der Palmyra. Hast keine Matrosenhände. Die Tower haben sie schon geschürft. Musst du dich verstecken? Nein. Aber ein bisschen unauffällig sollte ich an Land schon sein. Willst du es mir erzählen? Ach, eine unglückliche Liebesgeschichte. Ich bin von Cordoba nach Bagdad gegangen. Sie nannten mich Yusuf, den Iberer. Kein Lob für einen aus Andalusien. Zu meinem Unglück verliebten sich einige Frauen in mich. Frauen. Ich konnte damit nichts anfangen. Sie waren verbittert. So kam ich ins Gefängnis. Eine von ihnen aber wartete auf mich. Ich liebte sie nicht, aber heiratete sie. Daran starb sie und ich floh. Sie hieß Sulaika. So wie Hatte mich genannt hat. Du musst es ja für einen Fluch halten. Aber keine Angst, ich sterbe nicht, wenn du mich nicht liebst. Obwohl, versuchen kannst du es ja. Ich werde dir erzählen von der Amor Imprevisto. Du verstehst? Die Gazelle von der unerwarteten Liebe. Nadie comprendía de perfume, de la oscura magnolia de tu vientre. Niemand erkannte den Duft der dunklen Magnolie deines Leibes. Niemand wusste, dass zwischen den Zähnen du einen Liebeskolibri quältest. Mil caballitos se dormían en la plaza con luna de tu frente. Tausend persische Pferdchen schliefen auf dem mondhellen Platz deiner Stirn. Und vier Nächte lang umschlang ich deine Lenden, diese Feinde des Schnees. Zwischen Gips und Jasmin war dein Blick ein fahles Büschelsamen. In meiner Brust suchte ich für dich die Elfenbeinlettern, die sagen immer, siempre, immer, siempre, immer. Garten meiner Agonie, dein Leib auf der Flucht für immer, das Blut deiner Adern in meinem Mund, dein Mund ohne Licht schon für meinen Tod. Dieses Cordoba scheint etwas von Shiraz an sich zu haben. Der Ton ist mir geläufig. De Ibera gefällt mir, nicht nur Gott weiß warum. Wenn der Sinn der Leidenschaft einmal nach deiner grünen Flaumschrift steht, der setzt seinen Fuß nie mehr aus diesem Kreis heraus, solange er lebt. O du einzigartiges Juwel, bis wohin willst du's treiben, dass vor Gram um dich das Auge der Männer ganz zu einem Strom wird. Dein Auge wendet sich aus Stolz dem Hafist nicht zu. Es ist gar schwerköpfig wie die liebliche Narzisse. Da ich nun einmal Kost und Logis beziehe, um die Angelegenheiten dieses beweglichen Eilands zu bedenken, ich bin nun mal zum Denken angestellt, da fühle ich mich verpflichtet, auch zu sagen, was mir einfällt, auch wenn ich nicht weiß, warum. Du kannst auch ein bisschen neben der Palmyra herschwimmen, wenn dir das zu anspruchsvoll ist. Bei Hafis Versen muss man natürlich Folgendes bedenken. Die Einheit kommt im persischen Prinzip als das Licht zur Anschauung, das hier nicht bloß Licht als solches, dies allgemeinste physikalische, sondern zugleich auch das eine des Geistes, das Gute ist. Dies ist die Freiheit von dem Natürlichen. Der Mensch verhält sich zu dem Licht, dem Guten, als zu einem Objektiven, das aus seinem Willen anerkannt, verehrt und betätigt wird. Über allem Trennenden steht in Persien die Reinheit des Lichts, das Gute, dem sich alle auf gleiche Weise zu nähern, in dem sich alle gleich zu Heiligen vermögen. Na, das ist reinstes Bagdad. Die Geometrie des Lichts und so weiter. Was trinkst du da? Reinsten iberischen Branntwein. Der Kapitän macht damit Geschäft. Attento, du spielst mit dem Feuer. Es ist ein Heilmittel, das man benutzen kann, wenn einen das Licht anderes nicht findet. Gegen eine Belichtung ist nichts einzuwenden, jetzt, wo die Sonne untergeht. Sie haben wegen der Trunkenheit vielfältig uns verklagt. Und haben von unserer Trunkenheit lange nicht genug gesagt. Gewöhnlich der Betrunkenheit erliegt man, bis es tagt. Weiß ich, was ich tue. Na, bitteschön, sprich schon weiter. Hatem, schau nicht Lina an. Hatem, smettila di guardare Lina, hai capito? Stai attento, ti sto avvisando. Sulaika, sag ich. Es ist die Liebestrunkenheit, die mich erbärmlich plagt. Von Tag zu Nacht, von Nacht zu Tag in meinem Herzen zagt. Dem Herzen, das in Trunkenheit der Lieder schwillt und ragt, das keine nüchterne Trunkenheit sich gleich zu heben wagt. Lieb, Lied und Weines Trunkenheit, ob's nachtet oder tagt. Die göttlichste Betrunkenheit, die mich entzückt und plagt. So eine Seereise ist anstrengend. Ich bin's gewöhnt. Die hatte mir nicht. Er turtelte wie ein Tauber. Zeit, dass er seinen Schlag findet. Hatem ist ja nicht er selber. Er könnte den Vätern immer sagen, er sei nicht Herr seiner Sinne gewesen. Noch ein Schluck Branntwein und ein Pfeifchen und das Alibi ist perfekt. Lorca, so viele Umstände machen sich die Väter in Bagdad nicht, in Cordoba nicht. Und was glaubst du? In Neapel? Hä? Ein wenig Herzblut werde ich ihm opfern. Ich sprich's dem Tauber in den Wind. Die Bewegung deiner Flügel weckt im Busen stilles Sehnen. Blumen, Augen, Wald und Hügel stehen bei deinem Hauch in Tränen. Doch ein mildes, sanftes Wehen kühlt die wunden Augenlider. Ach, für Leid müsste ich vergehen, hoffte ich nicht zu sehen ihn wieder. Hatem, da ich dich gerade mit dem Pfeifchen sehe, ein Freund von mir, der eine Weile als Denkmat auf einem Postschiff im Mittelmeer gearbeitet hat, hat über die Frage des Rauschs, des Dichtens und des Denkens viel gegrübelt. Es geht um das Wesen der Aura. Daran ging mir auf, dass man im Rausch den Schein um die Dinge wahrnimmt, nicht weil er einfach da ist, sondern weil das Unbewusste im Bewusstsein ihn selber hervorbringt. Wir beobachten die Bewegungen von Gegenständen und Lauten. Beobachten ist eigentlich falsch, meint er. Richtiger wäre es zu sagen, dass wir ihnen einfach zuschauen. Er war dann erst einmal überzeugt, dass die Kunst, die Dichtung eben diese Beachtung der Dinge als ihren Wesensgrund haben, der ihnen in den Werken wirklich erscheint, aber nur im Rausch wirklich ist. Vielleicht sollte ich doch noch einen Zug nehmen. Nur zu, Hatem. Dem schönen Schein der Dinge ins Gesicht zu sehen, erfordert Mut. Was immer unser Alter tut, ist echte Heiligkeit. Bis zum Ende habe ich den Weg zum Weinhaus noch gar nicht erforscht. Und im Übrigen, unsere Nüchternheit, bis zu welchem Ende führt die? Der Frömmling mit seinem Dünkel und Gebet und ich mit meiner Trinkerei und Liebesnot. Wie wird sich wohl zwischen beiden deine Gnade entscheiden? Das Schiff nähert sich einer Meerenge, die wie eine Flaschenöffnung auf der Seestraße zwischen Sizilien und Kalabrien liegt. Der Kapitän wirkt etwas beunruhigt, was er aber überspielt. Die See wird aufmüpfig. Aus einem Berg an Backbord steigt Rauch auf. Die Erde scheint sich ein bisschen zu bewegen. Lorca ist in den Ausguck geklettert. Lorca, was willst du da oben? Nicht, dass ich mir Sorgen mache. Das verstehst du ja wohl. Oft schon bin ich im Meer versunken, das Ohr voll frisch geschnittener Blumen, die Zunge voller Liebe und Agonie. Schon oft bin ich im Meer versunken, wie ich versinke im Herzen mancher Kinder. Keine Nacht, da ich beim Kuss nicht das Lächeln der gesichtslosen Leute spüre. Und niemand, der ein Neugeborenes betastet, vergisst die regungslosen Schädel. Toter Pferde. Denn die Rosen suchen auf der Stirn eine harte Knochenlandschaft und des Menschen Hände trachten nur danach, es den Wurzeln unter der Erde gleich zu tun. Wie ich versinke im Herzen mancher Kinder, bin ich schon oft im Meer versunken, des Wassers nicht achtend, such ich mir ein Lichttod, der mich verbrennt. Was bedeutet die Bewegung? Bringt der Ost mir frohe Kunde? Seiner Schwingen frische Regung kühlt des Herzens tiefe Wunde. Und mir bringt sein leises Flüstern von dem Freunde tausend Grüße. Eh noch diese Hügel düstern, grüßen mich wohl tausend Küsse. Ach, Suleika, soll ich sagen, statt zu loben möchte ich klagen. Sang es sonst nur meine Lieder, immer neu und immer wieder. Sollte ich wohl auch diese loben? Doch sie sind nur eingeschoben. Nicht von Hafiz, nicht Nizami, nicht Saadi, nicht von Jami. kenne ich doch der Väter Menge Silb um Silbe, Klang um Klänge im Gedächtnis unverloren. Diese da sind neu geboren. Gestern wurden sie gedichtet. Sag, hast du dich neu verpflichtet? Hauchest du so froh verwegen fremden Atem mir entgegen, der dich ebenso belebet? Ebenso in Liebe schwebet, lockend ladend zum Vereine, so harmonisch als der meine? Denk, Mart, lass Hartem noch einmal deinen Branntwein kosten, bitte. Mein Stoff bringt ihn nicht herunter. Dazu ist alles gesagt. Das innere Licht der Bilder, das kann auch vom Glühen der Eifersucht stammen. Aura hin, Aura her. Bin ich Bruder oder Meister, wenn ich den Hartem berate? Finde es heraus. Versuch und Irrtum. Er, vor dessen Hyazinthenhaaren der Ambra-Duft selbst sich in Qualen der Eifersucht windet, treibt schon wieder mit den Liebhabern sein Schmollspiel. Am Kopf seines Mordopfers geht er vorüber wie der Wind. Was kann man tun? Er ist wie das Leben und hat Eile. Ein Mond mit Sonnenkraft hinterm Schleier des Haares ist er. Eine wahre Sonne, die eine dunkle Wolke vor sich hat. Hier muss es sein, wo Odysseus fast zu Tode gekommen wäre. Skylla und Charybdis. Meeresstrudel, ungeheurer Wind. Nie dachte er, das zu überleben. Zim, zim, urulala, zim, zim, zanzibar, zim, zalazam, elefantolim, brusalabulomen, brusalabulomen, promptata, velo da bangban, afalo, purzamai, lengado, tor. Cacciamo bimbalo, glanditi, glassa la zintata bimbalo, ögrüge, ögrüge. Viola laxoto, viola zambra bim, viola ulipalugimalo. Da hinten steigt eine Stadt aus dem Meer auf, glänzend von ungeheurem Licht. Jedes Dach strahlt wie aus purem Gold. Ein Wasserschein. Das kenne ich aus der Wüste. Eine Fata Morgana, das hat schon manchen Seefahrer hier in die Irre geführt und in die riesigen Strudel gerissen. Uns nicht, keine Sorge. Als wir den Küsten näher kamen, sahen wir die zerstörten Häuser, den Vulkan herabglühende Flüsse, die Landschaft staubbedeckt auf der Seite von Charybdis. Auf der Seite Skyllas ebenso große Zerstörung. Menschen schienen am Strand zu lagern, desinteressiert dahinter die Berge, ein Land vom Tod geschlagen und ungerührt. Ihr seht hier den Süden, arm, ausgeplündert, verachtet. Man liebt sein Obst und Gemüse, seine Oliven, die Leute. Nicht. So sind sie dann auch. So sehr sie Gäste mögen, einem die Kehle durchzuschneiden, kostet viele ein Schulterzucken. Sie zerreißen die Fesseln des Unglücks, indem sie tanzen und das Leben mit Nichtachtung strafen. Die Fahrt wird jetzt ruhiger. Wir sehen die Küste, der Himmel strahlt, die Segel blähen sich, die Palmyra ist wie verwandelt, leicht gleitet sie dahin, an Inseln entlang, hellen Dörfern. Auf diese Entfernung sieht die Armut großartig aus. Dass der Zins die Menschen abwirkt, verleiht dieser Küste eine strahlende Melancholie. Hafis dämmert vor sich hin. Wer weiß, was in ihm brütet. Du kannst den Hartem langsam hinter dir lassen. Er hat seine Schuldigkeit getan. Außerdem hast du Soleika an Lina verloren und die an den Matrosen Lorca. Den werde ich Guayatese Guardirina, hai capito? Bei niemandem könnte eine neapolitanische Jungfrau sicherer sein als bei einem Liebhaber wie Lorca. Glaub einem alten Mönch aus Shiraz. Ich kenne beide Seiten. Madai. Ich bin's und bin es nicht. Ich bin ein anderer, aber eben deshalb ich. Ein Problem, mit dem ich mich schon lange herumschlage. Es klingt so prächtig, wenn der Dichter der Sonne bald dem Kaiser sich vergleicht. Der Sonne bald dem Kaiser sich vergleicht. Doch er verbirgt die traurigen, doch er verbirgt die traurigen Gesichter, wenn er in düstern Nächten schleicht. Wie wir uns schon dachten. Goethe also. Dichter scheint bei euch in Hinterfrankistan ein schwerer Beruf zu sein, wenn du deinen Bruder schon in der größten Ferne suchen musst. Gesteht's, die Dichter des Orients sind größer als wir des Okzidents. Worin wir sie aber völlig erreichen, das ist im Hass auf unseresgleichen. Sich im Respekt zu erhalten, muss man recht borstig sein. Alles jagt man mit Falken, nur nicht das wilde Schwein. Das kommt mir bekannt vor. Versteht es ein König miss, ist es mit der Poesie schnell vorbei. Küsse nichts außer der Lippe des Geliebten und des Bechers, o Hafis. Die Hand des Frömmlers zu küssen, wäre ein Fehler. In Neapel. Ich gestehe, hier war ich schon einmal. Moment, ich habe da ein paar Notizen. Nathaler, falls dich das interessiert, kannst du es kopieren. Eigentlich bin ich ja Hafis Schreibrohr. Man sage, erzähle, male, was man will. Hier ist mehr als alles. Die Ufer, Buchten und Busen des Meeres, der Vesuv, die Stadt, die Vorstädte, die Kastelle, die Lusträume. Ich verzieh es allen, die in Neapel von Sinnen kommen, und erinnerte mich mit Rührung meines Vaters, der einen unauslöschlichen Eindruck besonders von den Gegenständen, die ich heute zum ersten Mal sah, erhalten hatte. Und wie man sagt, dass einer, dem ein Gespenst erschienen, nicht wieder froh wird, so konnte man umgekehrt von ihm sagen, dass er nie ganz unglücklich werden konnte, weil er sich immer wieder nach Neapel dachte. Ich weiß nur, dass die Araber und Perser, die Iberer, die Türken, die Griechen und aller weiß wer hier waren. Bewaffnet bis an die Zähne, aber auch fruchtbar. Man wird hier einige Gesichter sehen wie meines, das wette ich. Auf die Sprache bin ich gespannt. Achtet auf eure Taschen und eure Hälse. Dass Eigentum und Leben eins sind, das versteht man hier auf ganz besondere Weise. Wir verlassen die Palmyra. Merkwürdig, so ein Schiff wächst einem ans Herz. An Land ungeheure Trubel, Marktstände. Es gibt alles, als hätten wir den Orient nicht verlassen. Und es gibt noch mehr. Hafis senkt oft den Blick. Die unverschleierten Frauen scheinen ihn einzuschüchtern. Nicht zu reden von den Kleidern. Dass es ihnen wurscht ist, dass sie gesehen werden. Dank sei Gott, dass das Tor des Weinhauses offen ist. Insofern ich dieses Tores besonders bedarf. Alle Fässer brodeln, wallen vor Trunkenheit und der Wein, der darin ist, ist echt, nicht allegorisch. Ein Geheimnis, das ich mit keinem anderen erörtert habe und nicht erörtern werde. Mit dem Freund erörter ich es, denn er ist mein Vertrauter. Das Logbuch ist jetzt fast fertig. Am letzten Abend noch in der Schenke habe ich eine Gazelle aufgeschrieben, die Hafis in den Sinn kam. Wenn wir auch Sklaven des Königs sind, sind wir doch selbst Könige im Reich der Morgenstunde. Ein Schatz im Ärmel und ein leerer Beutel, weltenzeigender Pokal und Staub der Straße sind wir. Die Zwillinge. Goethe und Hafis sind verschwunden. Vom Erdboden verschluckt. Hoffentlich sind sie nicht in den Vulkan gefallen. Bazis Dammische. Ich bin ihnen seit Wochen hinterhergelaufen, hab sie aber nicht erwischt. Jetzt reicht's mir. Neapel war warm. Richtung Frankistan wurd's immer kälter. Was will Hafis da? Er ist ziemlich verwöhnt. Nicht wenige Muslime, die es so weit geschafft haben, werden verschleppt und öffentlich ausgestellt. Das kann ihm unmöglich gefallen. Ach, was scherzt mich. Jetzt sitze ich hier am Rhein, ein Glas süßen Weins vor mir und ein Stück saures Brot. Arm am Beutel, krank am Herzen, wie ich's irgendwo gehört habe. Ganz sicher waren Goethe und Hafiz hier. Hafiz hat sogar ein Lied dagelassen. Ich hör's durchs Fenster, oder? Sie hätten hier gerastet, sagt man mir, und mit diesem Lied bezahlt. Ach, geht's. Ich hab genug. Die Donau ist auch ein schöner Fluss. Das hier ist ein kleines Paradies. Jedenfalls seitlich der Wege. Mag sein, aber man muss daran glauben, dass die Abwesenheit von Leuten schon Freiheit sein kann. Freiheit vielleicht nicht, aber wie die Leute hier sagen, weit ab vom Schuss. Nicht weniger, aber das auf jeden Fall. Und das heißt viel in Sachen Freiheit. Dem Geier gleich, der auf schweren Morgenwolken mit sanftem Fittich ruhend nach Beute schaut, schwebe mein Lied. Denn ein Gott hat jedem seine Bahn vorgezeichnet, denn ein die Gott der Glückliche hat jedem seine Bahn rasch zum freudigen Ziele rennt. Wem aber Unglück das Herz zusammenzog, er sträubt vergebens sich gegen die Schranken des ehernen Fadens, den die doch bittere Schere nur einmal löst. Aber abseits, wer ist's? Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad. Hinter ihm schlagen die Sträuche zusammen. Das Gras steht wieder auf. Das Gras steht wieder auf. Die Öde verschlingt ihn. Die Öde verschlingt ihn. Du stehst mit unerforschtem Busen, geheimnisvoll offenbar, über der erstaunten Welt und schaust aus Wolken, und schaust aus Wolken auf ihre Reiche, auf ihre Reiche und, Herrlichkeit, und Herrlichkeit, die du aus den Adern deiner, die aus den Adern deiner Brüder neben dir wässerst. Hast du je vom Harz gehört? Shiraz! If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline. Epilog. Hafiz, persischer Dichter, 14. Jahrhundert bis heute. Nathaler, Reisender und sein Freund. Hatem, eine Erscheinung, die Goethe hatte, als er Soleika liebte und sie zur Dichtung machte, im westöstlichen Divan. Lina kommt Hatem wie Soleika vor, ist aber die Tochter des Kapitäns, die Lorca bezirzen will, der Andalusier und Dichter war und verschwand, wie man in Europa verschwand. Ball, Karawanenführer des Dadaismus. Denkmat, Philosoph und Sprechsteller, der nur auf dem Meer denken kann. Kapitän, Neapolitaner der Weltmeere, Vater von Lina, Palmira, ihr Schiff. Sie alle sind im Traum der Vernunft anwesend und wurden dort von Hafiz angetroffen. Beweise des Gegenteils sind ausgeschlossen. Hafiz, Logbuch einer Dichterfahrt. Oder Was ist schon Zeit unter Freunden? Von Axel René Oestmann. Es sprachen Stipe Erzsek, Peter Matic, Gerd Warmeling, Michael Rotschopf, Matthias Matschke, Alex Brendemühl, Marleen Lohse, Friedhelm Tock und Eduardo Mulone. Ton und Technik Peter Kainz. Regieassistenz Hanna Steger. Regie Heide Schwochow. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2012.